WDR 5. Neugier genügt. Ein Lastwagen kippt seine Ladung ab. Und von Weitem sieht es so aus, als würde er Getreidekörner einfach auf die Erde schütten. Aber sie rieseln durch ein Metallgitter auf ihren ersten Lagerplatz an dem Ort, wo sie zu Mehl werden, der Eikernmühle in Lemgo. Das Getreide kommt aus der Nähe von Hameln. Also der Weizen, der da gerade vor der Annahme steht, hatte in der Vorprobe gut 10% Protein und knapp 20% Feuchtkleber. Für Backmehle zu schwach, der wird jetzt verarbeitet für technische Mehle. Bernd Nagelheld, Lebensmitteltechnologe und Chef der Eikernmühle, weiß genau, was er da bekommt. Das Mehl aus dem Weizen ist bereits verkauft. Im letzten Sommer hat das Wetter mit seinen Extremen auch in der Lippe-Region die Getreideernte erschwert. Wir hatten eigentlich noch hervorragende Laborergebnisse und dann kam eine Woche Regen. Aber so viel Regen, dass es so klatschnass war, dass das wirklich massivst Auswirkungen auf die Backeigenschaften hatte. Für den Müller ist das nicht erfreulich, aber auch keine Katastrophe. Denn er kennt die Eigenschaften seines Arbeitsmaterials und die Wünsche seiner Kunden. Er führt einen mittelständischen Betrieb von einer Art, die es immer weniger gibt unter den verbliebenen 213 größeren Getreidemühlen in Deutschland. Handwerksbäcker aus der Region kaufen hier ihr Mehl, aber auch Industriebetriebe, die Transparenz schätzen. Unsere Kunden können also, wenn sie kommen, Zugriff nehmen auf unsere Kartei, können wissen, von welchen Feldern, von welchen Quadratmetern die Körner stammen. Denn Mehl ist ein komplizierter Werkstoff. Zu seinen fürs Backen wichtigsten Inhaltsstoffen gehören Enzyme, Eiweiße, die biochemische Reaktionen auslösen. Ob sich im Korn die Enzyme in idealer Weise bilden, hängt von vielen Faktoren ab, von Sonne und Regen, den Nährstoffen im Boden, dem Erntezeitpunkt. So wird zum Beispiel hochwertiges Getreide mit solchem aus einer schlechten Ernte vermengt. In der Laboranalyse erreicht das Mehl dann den gewünschten Mittelwert. Doch beim Backen zeigen sich seine Schwächen. Backtechnisch gibt es den großen Unterschied, dass eben diese Mischungen, die aus Extremen zusammengemischt worden sind, zu Trockenrissen im Brot führen, zu spröden Scheiben, die bröselig werden. Und wenn man diese Extreme nicht so weit ausreizt, dann hat man elastischere Brotscheiben. Damit der Backvorgang gelingt und planbar ist, muss der Bäcker Bescheid wissen über die Aktivität der Enzyme im Mehl. Sie bauen die Stärke des Korns in Zucker um, und der wiederum ist Nahrung für die Hefen- und Milchsäurebakterien, die den Teig zum Gären bringen. Doch hier gilt nicht, je mehr, desto besser, sondern es gibt für jede Getreideart eine ideale Menge an Enzymen. Es können sich auch zu viele bilden, wenn zum Beispiel das Korn bei der Ernte zu feucht wird. Deshalb wird in der Eikernmühle jede Getreidelieferung daraufhin geprüft, wie sich die Enzyme im Teig entwickeln. Diese Standardmessung führt der Müller Lars Brennicke fast alle 2 Stunden durch. Jetzt vermahlt er eine Roggenprobe, verrührt das Mehl in einem Glasröhrchen mit Wasser, vermischt es gründlich und erhitzt es. Das Kneten und das Backen wird da gleich drin simuliert. Das Glas kommt in ein Messgerät. Ein Metallstäbchen verrührt dort die Mischung. Und mit diesem Stäbchen wird schließlich auch die Zähflüssigkeit des Teigs gemessen, die sogenannte Fallzahl. Und jetzt rührt die Maschine die nächsten 55 Sekunden die Suspension durch. Die Stärke fängt an zu verkleistern und die Enzyme, die in dem Mehl sind, fangen an, die Stärkeketten abzubauen, so dass am Ende das Fallzahlstäbchen wieder runterfällt. Der kleine Messstab rutscht senkrecht in die Mehlmischung hinein. Er fällt langsam gegen den Widerstand der verkleisterten Masse. Und wenn er unten angekommen ist, wird die Zeit gestoppt. 181 Sekunden. Das ist eine normale Fallzahl, so wie wir sie gut verarbeiten können. Hoch wäre jetzt irgendwas jenseits der 250. Angestrebt ist eine mittlere Fallzahl, denn wenn es zu lange dauert, bis das Stäbchen gesunken ist, sind die Enzyme wenig aktiv und der Teig geht nicht gut auf. Fällt das Stäbchen sehr schnell, arbeiten zu viele Enzyme. Resultat kann ein glitschiges Brot sein mit fadem Geschmack und großen Hohlräumen. In Bezug auf die vollautomatische Backstraße könnte es am Ende sein, wenn die Fallzahl zu hoch ist, dass das Brot zu weit aufgegangen ist und nicht mehr in die vorgefertigten Verpackungsformen passt. Bevor der Roggen als Mehl in einer Bäckerei landet, hat er viele Stationen hinter sich. Zunächst wird er gründlich gewaschen und von allen unerwünschten Zusätzen befreit. Spelzen, Pflanzenresten, Steinen und Unbekömmlichem wie das Mutterkorn. Da wird viel gescheuert, gerüttelt und gesiebt, bis die Körner endlich zwischen den Mühlwalzen landen. Aber eben nicht so wie bei Wilhelm Busch. Ricke Racke mit Geknacke oben rein, unten kommt Schrot raus. Das gibt's auch noch. Schrotmühle, Vollkornprodukt, ein Durchgang, fertig. Die richtige Feinmehlherstellung besteht aus mehreren Passagen. Jede Passage besteht aus einer Zerkleinerung im sogenannten Walzenstuhl und der anschließenden Absiebung im Plansichter. Der Walzenstuhl ist das Herz der Mühle. Hier zerreiben schwere, rotierende Metallzylinder das Getreide. Das Innere des Korns ist weich und mürbe und zerfällt schnell. Die zähen Schalenreste bleiben im Sieb hängen und diese gröberen Bestandteile werden dann weiter zerkleinert, in jeder der vielen Passagen immer feiner. Das Mehl der ersten Vermahlung ist immer das hellste. Das aus der zweiten Vermahlungsstufe ist schon ein bisschen dunkler, weil schon mehr Schalenbestandteile drin sind. Die Mehle der ersten Mahlung ergeben so ein Typenmehl wie 405 beim Weizen. Typ 405 ist das gebräuchlichste Backmehl, sehr fein und weiß und nährstoffarm. 100 Gramm enthalten nur 405 Milligramm Mineralstoffe, denn die stecken in der Schale des Korns. Das Innere besteht aus Stärke. Je höher die Typenbezeichnung eines Mehls ist, desto mehr Schalenanteile sind drin. Doch nicht das Mahlen ist die größte Herausforderung des Müllers. Seine besondere Kunst besteht darin, die gewünschten Mehle herzustellen, aus dem unterschiedlichen Rohstoff, das die Landwirtschaft liefert. Vor der Mühle hält ein grüner Oldtimer-Trecker mit Anhänger. Ein Landwirt in Arbeitskleidung steigt herunter. Da ist jetzt Rauchen drauf, Winterrauchen. 5 Tonnen, sagen wir mal, über den Daumen. Ernst Wendker aus Lese ist 80 Jahre alt und lässt es sich nicht nehmen, seine Ernte persönlich zur Mühle zu bringen, wie jedes Jahr. Er hat 2 Tüten in der Hand für den Müller zur Laboruntersuchung. Da sind Weizenkörner drin. Und hier den Chef muss ich fragen, ob er die Sorte brauchen kann. Das ist eine gemischte Sorte. In Sepi und Asano. Ja. Und dies ist hier nur Asano. Nur Asano. Ja, da wollen wir das mal gucken. Weil es sind nicht nur die Laborwerte, die entscheidend sind. Man kann auch einen Keksweizen, einen reinen Futterweizen mit viel Eiweiß haben. Der wird aber nie backen. Das heißt, die ehrliche Angabe der Sorte ist entscheidend wichtig für uns, um am Ende auch so komponieren zu können, dass die Bäcker glücklich werden. Asano ist ein A-Weizen. Gute Backqualität. Den Weizen baut der Landwirt schon lange an, weil die Sorte zu seinem Betrieb passt. Doch die Eigenschaften der Pflanzen ändern sich, sodass Ertrag oder Qualität eventuell nicht mehr so gut sind. Auch die Anforderungen an die Sorten steigen. Der Müller muss vieles berücksichtigen, wenn er Getreide kauft, denn es ist der Stoff für einen großen Mix. Mischen, mischen, mischen. Und immer noch mit dem Risiko leben, dass das, was letztes Jahr gut zusammenpasste, dieses Jahr nicht zwingend gut zusammenpassen muss. Und dass das, was bei Bäcker Meier gut funktioniert, bei Bäcker Müller schon gar nicht mehr funktionieren muss. Die Eikernmühle mengt keine chemischen Zusätze ins Mehl, keine technischen Enzyme, die Qualitätsschwankungen ausgleichen. Sie stellt keine Vormischungen her, wie viele andere Getreidemühlen, vor allem die großen. Auch in diesem Wirtschaftszweig findet ein Konzentrationsprozess statt, bei dem jedes Jahr Betriebe auf der Strecke bleiben. Branchenführer in Deutschland ist die Good Mills GmbH mit 10 Standorten, darunter so bekannten wie der Aurora-Mühle in Hamburg und der L-Mühle in Köln. Dort entsteht aus Mehl alles, was Handel, Lebensmittelindustrie und Backgewerbe brauchen. Damit wirbt der Konzern. Vormischungen rationalisieren und standardisieren den Produktionsprozess. Good Mills Innovation deckt vom Fertigmehl bis hin zum Konzentrat die gesamte Bandbreite der Convenience-Stufen ab. Fertigmehle und Konzentrate beinhalten hochwirksame Zutaten, die sich positiv auf Verarbeitungsparameter, Gärstabilität, Gebäckvolumen, Gebäckfrischhaltung und Geschmack auswirken. Die spezielle Kombination besonders hochwertiger Zutaten unserer Vormischungen ermöglicht es dem Bäcker, gleichbleibende Gebäckqualität herzustellen. Einer Industrieanlage bringen Abweichungen von der Norm Probleme. Wenn der Teig beispielsweise zu klebrig ist, müssen die Maschinen stillgelegt und gereinigt werden. Wäre das Mehl nicht standardisiert, würde jede Charge ein wenig anders schmecken und aussehen. Rund 200 Zusatzstoffe für die Mehlbehandlung sind erlaubt und kommen zum Einsatz. Eine wichtige Rolle spielen dabei maßgeschneiderte Enzyme. Auf die Entwicklung und Verarbeitung von Mitteln zur Mehlverbesserung hat sich eine ganze Branche spezialisiert, die Backzutatenhersteller mit einem Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro. Das weltweit größte Unternehmen in diesem Bereich nennt sich schlicht CSM Industrie. Es hat auch in Deutschland einige Firmen übernommen, darunter die Traditionsmarke Ulmer Spatz, deren Image sich gut dafür eignet, aktuelle Ernährungstrends zu bedienen. Der Konsument hat heute ein stärkeres Bewusstsein für wertvolle Inhaltsstoffe sowie den Wunsch nach Ursprünglichkeit und traditionell hergestellten Produkten. Das führt dazu, dass Urgetreidegebäcke heute beliebter sind denn je und verstärkt nachgefragt werden. Mit einem Premium-Backfond reagiert CSM-Industrie auf das Bedürfnis nach Ursprünglichkeit und verspricht seinen Kunden wertgebende Inhaltsstoffe, hohe Frischhaltung für einen langen, saftigen Gebäckeindruck, bessere Krustenbildung für eine besonders rustikale Optik. Die Optik muss stimmen bei Backwaren. Hier scheint es vor allem um den guten Eindruck zu gehen und ganz besonders darum, dass ein Gebäck frisch und knusprig wirkt. All das können technologisch produzierte Enzyme leisten und werden dafür noch nicht einmal erwähnt. Sie gelten als Hilfsstoffe, die im Enderzeugnis nicht mehr wirksam sind und müssen nicht deklariert werden. Deswegen ist es auch schwierig herauszufinden, wo und in welchem Umfang sie eingesetzt werden. Die Backindustrie braucht Enzyme im Mehl. Hier ist es eher die Ausnahme, darauf zu verzichten. Doch auch in Hunderten von Backmitteln und Backmischungen, die Bäcker verwenden, entfalten sie ihre Wirkung. Natürlich wirbt der Bäcker nicht damit, dass er chemische Hilfsstoffe nutzt. Deshalb können Kunden eigentlich nur nachfragen, ob er Backmittel verwendet und was da drin ist. Die Aufgabe des Backmittels ist, Qualitätsschwankungen im Mehl und im Produktionsprozess auszugleichen. Also es ist ganz unterschiedlich, was da drin ist. Günther Unbehend arbeitet am Bundesforschungsinstitut für Sicherheit und Qualität von Getreide in Detmold. Der Ingenieur leitet das Backtechnikum, den Ort, wo die Verarbeitungseigenschaften von Mehlen getestet werden. Er hat unzählige Teige beurteilt und weiß, was im Backgewerbe zählt. Besonders Brötchen brauchen, um luftig und knusprig zu sein, in den meisten Betrieben die Unterstützung von Enzymen. Beim Brötchenteig ist zum Beispiel Zucker drin, unterschiedliche Zuckerarten können drin sein, es sind eventuell Enzyme drin, es ist ein Emulgator drin, Mehl ist drin, gegebenenfalls Fett, also auch ganz normale Zutaten. Von einem solchen Backmittel für Brötchen mischt der Bäcker nur 3-4% in sein Mehl. Die Zugabe sorgt für Volumen und Stabilität, macht die Poren feiner, verhilft zur gewünschten Bräunung oder hält die Teiglinge frisch. Doch nicht nur Backmittel sind gebräuchlich in den meisten Backstuben. Oft kommen nur noch Fertigmischungen zum Einsatz. Eine Fertigmischung ist ein Mehl, wo Sie nur noch Hefe und Wasser vielleicht zugeben müssen. Es gibt verschiedene Mischungen, 30-prozentiger, 70-prozentiger, 50-prozentiger. Ja, das heißt, sie setzen von dieser Vormischung 50% ein und geben 50% Weizenmehl zu. Günther Unbehends Backtests gehören zu Untersuchungen, die die Qualität der jährlichen Getreideernte in Deutschland ermitteln. Elisabeth Schurber ist ebenfalls damit befasst. Sie leitet am Institut die Arbeitsgruppe Lebensmittel aus Getreide. Die Chemikerin ist auch an zwei Forschungsprojekten beteiligt, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Weizenpflanze befassen. Weizen ist eine anspruchsvolle Getreidesorte. Er braucht sehr viel Dünger und ist besonders abhängig von gutem Wetter, vor allem in der Phase, in der sich das Korn füllt. Wenn zu diesem Zeitpunkt das Wetter suboptimal ist, kann eben nicht genug Protein zum Beispiel gebildet werden. Wenn das Wetter zu trocken ist, kann der aufgebrachte Dünger nicht in die Erde einziehen und deswegen auch nicht vom Getreide aufgenommen werden. Ein Forschungsprojekt will deshalb ergründen, wie sich weniger Düngung auf die Eiweißqualität und das Backverhalten des Weizens auswirkt. Und in einem anderen sucht man nach anspruchsloseren Sorten, die sich gut zum Backen eignen, wenn sie in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden. Trockenheit und starker Regen haben im vergangenen Jahr die Getreideernte geprägt. Die Qualität des Korns ist regional sehr unterschiedlich und nicht immer zufriedenstellend. Mit solchen Wetterextremen ist in Zukunft vermehrt zu rechnen. Außerdem wird die neue Düngeverordnung den Einsatz von Stickstoff begrenzen. Alles schlechte Bedingungen für das komplizierte Weizeneiweiß. Beim Weizen ist es so, dass wir zwei ganz bestimmte Gruppen am Weizenprotein haben, nämlich zum einen die Gliadine und zum anderen die Glutinine, die gemeinsam das Gluten bilden oder den Gluten. Man sagt auch Feuchtkleber dazu oder Weizenkleber. Wenn dieses Verhältnis von Gliadin zu Glutenin nicht ausgewogen ist, dann können Sie kein stabiles Proteinnetzwerk bilden, das letzten Endes das fertige Gebäck hält. Sie bekommen keine gleichmäßige, lockere Krume, sondern das Gebäck kann zum Beispiel zusammenfallen. Die Glutenine verleihen dem Teig beim Backen eine elastische Festigkeit und die Gliadine sorgen dafür, dass er dehnbar ist und sich die Gasbläschen der Hefegärung ausbreiten können. Damit so ein Gerüst aus Proteinen im Brotteig entsteht, muss er kräftig geknetet werden. Das übernimmt heute in der Regel eine Maschine. Was die aber nicht kann, ist, die täglichen Schwankungen im Teig festzustellen. Das fühlt nur der Bäcker. Das ist ein schöner Teig, ja. Geschmeidig, gut formbar, ein bisschen widerstandsfähig. Der ist nicht ganz so weich. Steffen Korsten arbeitet in der Bäckerei Behmer, einem Düsseldorfer Familienbetrieb. Zwei Teigballen fallen von einem langen Laufband direkt auf seinen Arbeitstisch. Der Bäcker packt sie und beidhändig wie ein Jongleur rollt er sie blitzschnell ein paar Mal in Mehl hin und her. Er merkt dabei sofort, ob er die Brote ein wenig fester oder lockerer formen muss. Dann kommen auch schon die nächsten Teigballen herangerollt. Die Maschine macht das nicht so sauber wie die Hand und macht das auch nicht mit so viel Gefühl. Ne? Die Bäcker, die da stehen, die wissen genau, wenn der Teig weicher ist, wenn er wärmer ist, wie sie damit umgehen müssen. Ja? Bäckermeister Wilhelm Behmer hat nichts gegen Maschinen. Sie dürfen beim Kneten und Portionieren helfen. Aber für das Wichtigste beim Backen sind die Menschen da. Und außer Ascorbinsäure werden bei ihm keine Backmittel verwendet. Damit das Brot gut wird, braucht der Teig viel Aufmerksamkeit und Zeit. Der Teig, wenn er fertig ist, dann bleibt er noch mal eine Dreiviertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nach Teig, in dem Kessel stehen, bevor er in den Abwieger kommt und bevor der dann geteilt wird. Damit er noch mal quellen kann, damit er noch mal Gärgase entwickeln kann, ja, anspringt, sagen wir immer dazu. So. Und dann wird er weiterverarbeitet und dann steht er eben noch mal, um sich dann wieder von den Strapazen auf dem Weg dahin zu erholen. Ja. Wilhelm Behmer ist dem Verein Die Bäcker beigetreten, dessen Ziel es ist, traditionelle Herstellungsverfahren zu erhalten. Die Mitglieder verarbeiten möglichst viele regionale Rohstoffe und lehnen industriell erzeugte Hilfsmittel ab. Um Mängel im Mehl auszugleichen, wenden sie Methoden an, die zum Repertoire eines guten Handwerksbäckers gehören. Quellstück, Brühstück, Kochstück. Das heißt, alles, was geeignet ist, um den geringen Proteingehalt im Mehl zu kompensieren. Der Bäcker kocht Getreide auf zu einer puddingartigen Masse oder lässt Samen quellen und rührt einen solchen Brei in den Teig ein. Das ist ja gebundene Flüssigkeit. Und die wird eingeknetet und die gibt er dann im Laufe der Zeit, gibt er die dann wieder ins Gebäck ab. Ja, so, damit kriegt man eine Quellung hin und kriegt eine gewisse Stabilität, die dann auch ein Klebergerüst bildet, was eben zum vernünftigen Ergebnis führt. Sie haben auch ein lockeres, saftiges Gebäck. Doch nur 30% der Backwaren kaufen die Deutschen direkt beim Bäcker. Ihre sprichwörtliche Brotleidenschaft kommt vor allem der Industrie und dem Handel zugute, während das kleine Fachgeschäft schon weitgehend verschwunden ist. Doch es ist auch eine neue Leidenschaft fürs Backen entstanden. Viele stellen ihr Brot selbst her und tauschen im Netz Wissen und Rezepte. Und unter den Bäckern gibt es nicht wenige, die sich mit Handwerkskunst vom industriellen Allerlei absetzen und damit erfolgreich sind. Solche Betriebe vermitteln auch dem Nachwuchs Perspektiven. Der Chemiker Udo Pollmer sagte schon vor 10 Jahren, wer dem Bäcker die Arbeit im Betrieb mit Backmitteln abnimmt, macht ihn überflüssig. Das technische Wissen, was man braucht, um ein gutes Brot zu backen, das geben sie ja weg, das geben sie ja aus der Hand. Ja? Und das ist auch der Grund, warum wir das nicht wollen. Weil wir eben immer noch Herr des Teiges sein wollen. Ja. Und das lässt sich auch nur mit guten Leuten machen. Ja, die müssen Leidenschaft haben. Wenn sie also in dem Beruf keine Leidenschaft haben, können sie den Job nicht machen. Das geht definitiv nicht. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.